Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagenturen Hamnews führten die Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas am 26. September auf dem koreanischen Ostmeer eine Seeübung für den Angriff auf die irdischen Objekte der DDR-JK durch. Dabei wurden die Kriegsschiffe wie die mit ferngelenkten Raketen ausgerüsteten Zerstörer und die Isis-Zerstörer, die Seepatrouillenflugzeuge und die Anti-U-Boot-Hubschrauber der Seestreitkräfte der USA und Südkoreas eingesetzt.